Sie sagten: Bitte für uns, deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Er sagte: Er, Allah, sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut.